Ein deutsches Märchen. Was nützt uns das? Es war einmal in einer kleinen Stadt in Deutschland eine Familie mit 7 Kindern und ihren beiden Eltern. Die Familie war nicht wohlhabend. Der Vater arbeitete in der Post und verdiente sehr wenig. Die Mutter jedoch stammte aus einer reichen Familie und war gebildet. Sie war freundlich und kümmerte sich sehr gut um ihre Kinder. Das einzige Problem, sie war sehr geizig. Sie sah die Notwendigkeit, etwas zu kaufen, wenn es nicht von Nutzen war, nicht ein und hatte es sich zur Gewohnheit gemacht zu fragen, was nützt uns das? Hansi, das 7. und jüngste Kind, war ein sehr süßes und liebenswertes Mädchen. Sie liebte es zu tanzen und zu spielen. Aber die Art ihrer Mutter machte sie immer traurig. Alle Kinder in der Familie wuchsen mit dem Glauben auf, dass man nur nützliche Dinge benötigt. Alle außer Hansi. Bald kam Heiligabend und alle Kinder waren schon sehr aufgeregt. Diese Kuchen werden fantastisch schmecken. Mutter, lass uns auch einen Schokoladenkuchen backen, oder? Socken für Jamie, eine neue Schuljacke für Ellen. Perfekt, alles, was die Kinder brauchen. Ich bin vor allem von hellen und schönen Weihnachtsbäumen begeistert. Als die Kinder dies hörten, wurden sie noch glücklicher. Mutter, Mutter, wann besorgst du uns den Weihnachtsbaum? Was? Ich dachte dieses Jahr, es gibt wirklich keinen Bedarf für einen Weihnachtsbaum, wisst ihr? Also, wir werden keinen haben. Was meinst du damit? Liebling, du kannst doch nicht so geizig sein. Wir werden definitiv einen Baum kaufen und das ist endgültig. Er ging hinaus und ließ die Frau sehr verärgert zurück. Es kann auch Weihnachten ohne einen Baum sein. Sie hielt ihre Meinung immer noch für richtig und kaufte keinen Baum für Weihnachten. Ihr Mann dachte jedoch, dass sie wohl einen Witz gemacht hätte. Sicherlich kann sie doch nicht so hart sein. Er lächelte, weil er wusste, dass sie den Baum holen würde. Die Kinder wurden von dieser Nachricht untröstlich. Hansi war davon am meisten betroffen. Im Laufe der Tage wurde sie mürrischer und unglücklicher. Je näher Weihnachten rückte. Ihr Vater war zu beschäftigt, um es zu bemerken. Doch ihrer Mutter fiel es auf und sie fühlte sich schlecht. Soll ich wirklich den Baum holen? Nein, es hat doch keinen Nutzen. Und so überzeugte sie sich selbst und dachte nicht mehr an den Baum. Am Tag vor Weihnachten war Hansi sehr unzufrieden. Sie kam von der Schule zurück und hatte sich wirklich auf einen schönen Weihnachtsbaum voller hübscher Lichter und Kugeln gefreut. Das ist unfair. Nun, wenn Mami den Baum nicht holt, dann werde ich es tun. Und anstatt nach Hause zu gehen, ging sie in den Wald, entschlossen, den besten Baum zu finden, den es je gab. Sie ging in den Wald und begann, sich nach einem Baum umzusehen. Sie sah einen umgestürzten Baum und versuchte, ihn hochzuheben. Aber sie war zu klein, um den riesigen Baum aufzuheben. Oh je, dieser Baum scheint wirklich perfekt zu sein. Ich wünschte, es gäbe jemanden, der mir helfen könnte. In diesem Moment kam ein riesiges Eichhörnchen aus einem Baumloch. Es sah Hansi an, die überrascht war. Es hoppelte auf sie zu. Hallo, Herr Eichhörnchen. Oh! Das Eichhörnchen hoppelte weg und bot eine Nuss an. Ist die für mich? Warum? Danke. Oh! Das Eichhörnchen fing an zu lachen und Hansi auch. Oh, du böses Eichhörnchen. Hör zu, könntest du jemanden finden, der mir hilft, diesen riesigen Baum zu tragen? Das Eichhörnchen sah sie an und schüttelte den Kopf. Oh, bitte. Du bist doch ein nettes Eichhörnchen, nicht wahr? Das Eichhörnchen schüttelte den Schwanz und lächelte. Es stand auf seinen 2 Beinen und fing laut an zu rufen. Oh, warum machst du denn so ein Geräusch? Er hat nach uns gerufen. Nach uns, nach uns. Hansi war erfreut, so viele Zwerge zu sehen. Sie vermutete richtig, dass das Eichhörnchen sie gerufen hatte, um ihr zu helfen, den Baum zu tragen. Nun, ich hoffe, du hast eine schöne Dekoration, die du an diesen Baum hängen wirst. Oh nein, die wir haben, sind kaputt. Und Mama hat keine neuen gekauft. So eine Schande. Das können wir nicht zulassen, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Wir machen eine Eichhörnchen. Würdest du uns dabei helfen? So beobachtete Hansi, wie die Zwerge und das Eichhörnchen Eicheln, Kiefernzapfen und Beeren aus dem Wald sammelten. Sie befestigten Schnüre an ihren Enden, damit sie am Baum hängen konnten. So, lasst uns das alles zu euch nach Hause bringen. Sollen wir? Hopp, hopp, hopp! Hansi lachte über all das. Sie trabte fröhlich an der Seite der Zwerge, als sie den schweren Baum leicht auf den Rücken trugen. Hansi, du bist das siebte Kind und wohnst in der siebten Straße, oder? Oh, woher wusstest du das? Wir wissen alles. Wir wissen auch, dass die Nummer 7 Glück bringt. Das macht dich zu einem sehr glücklichen Kind. Weißt du, was 7 mal 7 ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, 2 mal 7 ist 14. Aber was ist das? Das haben wir in der Schule noch nicht gelernt. 7 mal 7 ist 49. Denke daran, wie sehr das glücklich macht. In der Zwischenzeit war Hansis Mutter sehr besorgt. Es war fast dunkel und Hansi war immer noch nicht nach Hause gekommen. Oh, sie geht normalerweise zu ihrer Freundin nach Hause. Ich schätze, sie wird bald wiederkommen. Glücklich hüpfte Hansi herum, als sie den Baum durch den Wald trugen. Alle kleinen Tiere blickten aus ihren versteckten Baumlöchern heraus und winkten den Vorbeikommenden zu. Bald wurde es dunkel und sie erreichten das Haus. Es begann auch zu schneien. Nun fangen wir an, den Baum zu schmücken, sollen wir? Und wie sie den Baum dekorierten. Das Eichhörnchen sprang von Ast zu Ast und hängte die Kiefernzapfen und Eicheln auf. Die Zwerge nahmen die Beeren und verwandelten sie auf magische Weise in schöne, leuchtend rote Kerzen. Er sieht so wunderschön aus. Und so war es auch. Die Zwerge und das Eichhörnchen hatten großartige Arbeit geleistet. Und nun sah der Baum unglaublich aus. Nun, wir müssen jetzt zurück in unsere Häuser. Oh, müsst ihr? Es wird bald Heiligabend sein und wir wollen mit unseren Familien feiern. Nun tschüss, tschüss Hansi. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. In dieser Nacht wartete die Familie darauf, dass der Vater nach Hause kam. Die Kinder waren sehr unglücklich, da der Baum nicht da war. Und die Mutter wurde traurig, als sie ihre Kinder unglücklich sah. Ich bin zurück, meine geliebte Familie. Warum seid ihr alle so unglücklich? Außer Hansi. Oh, Schatz, wegen des Weihnachtsbaums? Die Mutter wurde von Schuldgefühlen überwältigt, nachdem sie ihre Kinder so traurig sah, dass sie nun völlig zusammenbrach. Oh, ich habe keinen Baum geholt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er von Nutzen sein könnte. Es tut mir so leid. Wovon redest du? Ich sah draußen den schönen Baum. Oh, soll das etwa eine Überraschung sein? Eine sehr seltsame. Sie sahen sich alle an und rannten hinaus. Alle waren sehr erstaunt, diesen magischen Baum zu sehen. Die Kiefernzapfen waren silberfarben und die Eicheln waren zu kleinen goldenen Glocken geworden. Die Kerzen brannten hell und an der Spitze leuchtete ein kleiner roter Stern. Nun, das ist wirklich das schönste Weihnachten aller Zeiten, nicht wahr? Ja! Ja, das stimmt. Die Mutter wusste nicht, wie der Baum dorthin kam, war aber sehr dankbar für das Weihnachtswunder. Als sie die Gesichter ihres glücklichen Ehemannes und ihrer Kinder sah, erkannte sie ihren Fehler und versprach, nie wieder geizig zu sein. Am nächsten Tag hatte Hansi ihren Geschwistern von den Zwergen und Eichhörnchen erzählt. Sie gingen mit einem riesigen Kuchen in den Wald, um ihnen zu danken. Aber wie sollen wir sie rufen? Och, sie haben mir etwas beigebracht, das Glück bringen wird. Wenn wir es immer wieder rufen, kommen sie vielleicht raus. Es war, nun, 7 mal die 7 ist 49. Die Kinder waren verwirrt, riefen es aber trotzdem. Sie riefen es immer wieder und plötzlich erschienen die Zwerge und das Eichhörnchen. Die Kinder gaben ihnen gerne den Kuchen und dankten den Zwergen und natürlich dem Eichhörnchen. Als die Kinder nach Hause zurückkehrten, umarmte die Mutter all ihre Kinder. Sie erkannte, dass es nichts Schöneres gäbe, als die Freude, ihre Familie glücklich zu sehen. Schließlich ging es bei Weihnachten darum, Zeit mit der Familie zu verbringen, zu teilen und sich um andere, die Hilfe brauchen, zu kümmern. So hatte das Eichhörnchen der Mutter eine Lektion erteilt.